Waffenlos fiel ich in Feindes Haus. Seiner Rache fand raste ich her. Ein Weib sah ich von ich und her. Entzücket bangen ziert mein Herz, zu dir mich um Sehnsucht zieht, die mit süßem Zauber mich ziert, im Zwang hält sie der Mann. Was gleistert hell im Glimmerschein, welch ein Strahl bricht aus der Eschestamm. Des blinden Auge leuchtet ein Blitz, lustig lacht da der Blick. Der Schein, so hier das Herz mir senkt. Ist es der Blick der blühenden Frau, die dort haftend hinter sich ließ, als aus dem Saal sie Das Auge, tief in des Busens Berg.